I'll be your mirror, reflect what you are. Nico ist nicht nur Popgeschichte, sondern Kunstgeschichte. Das zeigt die Hommage auf dem Boden der Galerie, die nicht nur der Sängerin huldigt. Kupferplatten liegen da, in Form eines Kreuzes angeordnet. Die Oberfläche weist seltsame Flecken auf. Es ist tatsächlich eine Hommage an Andy Warhols Piss Paintings. Und was Sie da auf diesem Bodenkreuz sehen, auf diesen Kupferplatten, sind Oxidationen, die durch die Ausscheidungen des jungen Künstlerpaares Kitty und Joy ausgelöst wurden. Manfred Rothenberger ist Mitarbeiter am Institut für Moderne Kunst Nürnberg und Kurator der Ausstellung zu Nico. Er hat die Biografie der Frau, die Christa Päffgen hieß und sich Nico nannte, erforscht. Er lud Künstler dazu ein, ihre Hommage an Nico einzusenden. In Erinnerung an Nico, auch ein bisschen, um sie zu ehren und wieder auf sie aufmerksam zu machen. Vieles an ihrem Mythos hat Nico selbst dazu gedichtet. Aber klar ist, ohne sie, die Muse von Andy Warhol, hätte die Band The Velvet Underground auf die tiefe Stimme mit dem deutschen Akzent verzichten müssen. Oder auf den Song I'll Be Your Mirror. Ja, das ist ein Lied, was halt auch sehr mehrdeutig ist. Und es gibt doktorarbeitsartige Exegesen zu diesem Song. Das war ja auch so, es war einfach nie leicht entschlüsselbar, was sie gemacht hat. Don't 1938 in Köln geboren, im Nachkriegs-Berlin als Fotomodel entdeckt, zog Christa Päffgen als junge Frau nach Paris. Dann war ihre Karriere nicht mehr aufzuhalten. Das, was Claudia Schiffer vielleicht in den 90er war, das war Nico in den 50ern, ein international berühmtes Topmodel, was auf fast jeder Modezeitschrift zu finden war. Eine Nische der Ausstellung ist dieser Modelzeit gewidmet. Die Elle, die Twen, die Vogue. Das war wirklich eine stellenweise schon prinzessinnenkitschige, zuckerbäckerhafte Gegenwirklichkeit, die einfach auch mithelfen sollte, diese graue Zeit der Nachkriegsjahre vielleicht auch etwas zu egalisieren. Doch die Schatten der Trümmerkindheit holten sie wieder ein. Nach ihrer Zeit in Andy Warhols Factory erkämpfte sich Nico die Freiheit, ihre eigenen düsteren Songs zu schreiben, wie The Evening of Light. Night winds are landing at the end of time. Dieses Puppenhafte, was diese ganzen Models hier leben müssen, das hat sie irgendwann einfach so angeödet, dass sie beschlossen hat, ich will nicht mehr schön sein, sondern ich möchte auf andere Art und Weise mich künstlerisch ausdrücken. Und dann hat sie auch wirklich begonnen, sich hässlich zu machen. Sie hat die Haare dunkel gefärbt. Gut, das mit den Drogen war sicherlich nicht kalkuliert, damit sie schlecht ausschaut. Die Sucht kam halt dazu und hat auch ihre Spuren gezeitigt. Heroinabhängig war Nico seit ihrer Modelzeit. Auf ihren Alben ließ sie ihre Todessehnsucht Musik werden. Im Gemälde der Gegenwartskünstlerin Jutta Köther findet sich diese Schwärze in fetten Ölschichten wieder. Mit ihren politischen Provokationen, mit denen sie in Interviews aneckte, setzte sich Karin Fisseltaler in ihrem Gemälde auseinander. Die Augenpupillen von Nico sind in dem Fall Stecknadeln. Das hat ja auch was sehr Gewalttätiges, dass da die Nadeln ins Auge gepiekst sind. Es hat auch so ein bisschen so die Anmutung von RAF-Fahndungsplakaten aus den 70ern. Es gibt auch das Gerücht, dass Nico mal mit Andreas Bader zu tun hatte. In der kleinen, aber sehr feinen Ausstellung mit ihren unterschiedlichsten Kunstassoziationen darf die Person Nico weiter so schildern wie zu ihren Lebzeiten. Sie hat alle möglichen Charakterzüge in sich vereint. Also sie war schön, stolz, mutig, klug, aber eben auch eine Lügnerin, eine Diebin, eine Täuscherin, eine Trickserin. Und all das zusammen macht manchmal den Menschen aus, aber die Geschichtsschreibung versucht es dann leider immer alles etwas zu vereinseitigen und leichter verständlich zu machen. Aber ich finde, man muss Nico in ihrer Mysteriosität belassen, sonst wird man ihr überhaupt nicht gerecht. Does to please.